Wer zuletzt lacht, lacht am besten, sagt das Sprichwort. Aber wer ist denn wirklich imstande, zuletzt zu lachen? Das Sprichwort, das ich eben zitiert habe, wird selten so wörtlich bis zu Ende gedacht. Den einen ist die Anspielung auf das Zuletzt ihres Lebens zu direkt, zu erschreckend, zu belastend. Den anderen sind die letzten Dinge zu heilig, zu abgehoben vom täglichen Leben, als dass da Heiterkeit und Humor ins Spiel kommen dürften. Ich aber weiß mich mit dem ebenso ernsthaft glaubenden wie souverän heiteren englischen Denker Chesterton einig, der gesagt hat, über welche anderen Dinge als über ernste Dinge kann man denn einen Scherz machen? Es geht uns in unserer Betrachtung heute um den Humor der letzten Dinge. Was ist da Humor und was sind die letzten Dinge? Der Humor wendet inmitten der Zeit Maßstäbe an, die nicht dem begrenzten Denken der von uns übersehbaren Zeit entnommen sind. Einer, der es wissen musste, Erich Kästner, hat das so beschrieben. Der Humor rückt den Augenblick an die richtige Stelle. Er lehrt uns die wahre Größenordnung und die gültige Perspektive. Er macht die Erde zu einem kleinen Stern, die Weltgeschichte zu einem Atemzug und uns selber bescheiden. Hier wird völlig deutlich, wer Spaß versteht, weiß auch, was ernst ist. Beginnen wir unseren heiteren Weg durch die letzten Dinge mit dem letzten Willen, dem Testament. Der Kardinal de Fleury sagte auf seinem Totenbett zu seinen Verwandten, ich würde euch hinterlassen, was ich besitze. Aber das können wir doch nicht annehmen, riefen diese. Zuerst kommt doch einmal die Kirche. Die hat davon genug, sagte der Kardinal. Nein, nein, zuerst kommt ihr. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr gut damit umgeht. Was ich euch hinterlasse, ist ein wertvolles Gut. Die Verwandten versprachen es. Schön, sagte der Kardinal, dann hinterlasse ich euch meinen Glauben an Gott. Ein geschäftstüchtiger alter Schotte lag auf dem Sterbebett und ein Geistlicher war herbeigeeilt, ihm Trost zu spenden. Der alte Mann hatte einen Vorschlag. Was meinen Sie, Ehrwürden, wenn ich all mein Geld Ihrer Kirche hinterließe? Könnte ich dann damit rechnen, in den Himmel zu kommen? Fest versprechen kann ich es nicht, lächelte der Priester. Aber ich glaube, man sollte das Experiment riskieren. In Frankfurt war ein sehr reicher Mann gestorben und hatte keine Erben. Nach seinem Tode fand man zwei verschlossene Briefumschläge. Der eine sollte noch vor der Beerdigung geöffnet werden, der andere auf dem Rückweg vom Friedhof. Der Notar machte also den ersten Brief auf. Darin war die Beerdigung auf 4 Uhr morgens festgesetzt. Man kann sich denken, dass die Beteiligung nur gering war. Es waren ganze 4 Leute, die sich entschließen konnten, aus dem Bett zu steigen, um den alten Freund zur letzten Ruhe zu geleiten. Sie sollten es nicht bereuen. Denn als der zweite Brief geöffnet wurde, stellte sich heraus, dass der Verstorbene seine ganze Habe zu gleichen Teilen den Personen vermacht hatte, die an seinem Begräbnis dabei waren. Humor ist eine Erscheinungsform auch der Religion, ganz gewiss des christlichen Glaubens. Die getroste Heiterkeit, zu der sich rechter Humor, der aus dem Herzen kommt, gegenüber allem hochmütigen, bitteren Spott bekennt, ist mitten in der Welt ein Zeichen für die Überwindung der Welt. Ich definiere den Humor als die Betrachtungsweise des Endlichen vom Standpunkt des Unendlichen aus, so hat Christian Morgenstern einmal gesagt. Damit erweist sich die Dimension der letzten Dinge, und das heißt ja gerade auch der letztgültigen Maßstäbe, auch ihrerseits als der gültige Ansatz humorvoller Betrachtung der Welt und des Menschen. Wahre Freude ist eine tief gegründete, ernsthafte Sache. Freude hängt immer mit der Anschauung vom Leben, seiner Verankerung und Sinngebung überhaupt zusammen. Und welche wesentlicheren Dinge könnte es geben, als die Frage unseres wirklich letzten Schicksals und eines von daher inmitten aller Widersprüchlichkeiten dennoch sinnvollen Daseins. So erzählt Johann Gottfried Herder. Ein Mann hatte drei Freunde. Zwei derselben liebte er sehr. Der dritte war ihm gleichgültig, obwohl dieser es am redlichsten mit ihm meinte. Einst ward er vor Gericht gefordert, wo er unschuldig, aber hart verklagt war. Wer unter euch, sprach er, will mit mir gehen und für mich zeugen, denn ich bin hart verklagt worden und der König zürnt. Der erste seiner Freunde entschuldigte sich sogleich, dass er wegen anderer Geschäfte nicht mit ihm gehen könne. Der zweite begleitete ihn bis zur Tür des Richthauses. Da wandte er sich und ging zurück aus Furcht vor dem zornigen Richter. Der dritte, auf den er am wenigsten gebaut hatte, ging hinein, redete für ihn und zeugte von seiner Unschuld so freudig, dass der Richter ihn losließ und beschenkte. Drei Freunde hat der Mensch in dieser Welt. Wie betragen sie sich in der Stunde des Todes, wenn ihn Gott vor Gericht fordert? Das Geld, sein bester Freund, verlässt ihn zuerst und geht nicht mehr mit ihm. Seine Verwandten und Freunde begleiten ihn bis zur Türe des Grabes und kehren wieder in ihre Häuser zurück. Der dritte, den er im Leben oft am meisten vergaß, sind seine wohltätigen Werke. Sie allein begleiten ihn bis zum Thron des Richters. Sie gehen voran, sprechen für ihn und finden Barmherzigkeit und Gnade. Einem eingebildeten Hohlkopf, der auf einer Gesellschaft nach dem Unterschied zwischen Zeit und Ewigkeit fragte, erwiderte der Philosoph Lichtenberg: Die Antwort auf diese Frage muss ich leider schuldig bleiben. Denn wenn ich mir die Zeit nehmen wollte, Ihnen das auseinanderzusetzen, würden Sie eine Ewigkeit brauchen, es zu verstehen. Eine alleinstehende alte Dame aus dem Baltikum, wie alle anderen, 1939 zwangsweise in die damals Wartegau genannte polnische Gegend umgesiedelt, dann, als die Russen kamen, auf einer fürchterlichen Flucht westwärts gelangt, lebte seit dem Jahre 1945 schlecht und recht in einer süddeutschen Kleinstadt und teilte das Zimmerchen mit Lisettchen, ihrem Gleichaltrigen aus der Heimat mitgebrachten Faktotum. »Lisettchen«, sagte sie eines Tages, »es wird wohl nicht mehr lange dauern. Und so habe ich meine letzten Verfügungen getroffen. Mit dem Erbbegräbnis ist es ja nun nichts mehr, aber ich habe für ein ganz angenehmes Plätzchen auf dem Johannisfriedhof gesorgt. Sie haben immer so treu zu mir gehalten. Warten Sie, wie viele Jahre waren es noch? Nun, einerlei, mit der Rechnerei habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, das wissen Sie ja. Ich wollte nur sagen, ich habe auch an Sie gedacht und der Platz ist für Sie mitbestimmt. Wollen wir sehen, wer die Erste sein wird? Es ist Ihnen doch recht, Lisettchen.« »Ach, tausend Dank, Frau Baronin«, antwortete Lisettchen. »Ach, das ist wirklich wunderschön und eine große Ehre für mich. Und dann noch so praktisch. Da kann ich Frau Baronin ja auch gleich bei der Auferstehung behilflich sein.« In der Lehre vom christlichen Glauben umfasst das Kapitel der letzten Dinge Tod, Endgericht, Himmel und Hölle. Unseren Tod können wir noch mit unseren Erkenntnismitteln bedenken. Wir müssen es sogar, wenn wir nach dem Sinn unseres Lebens fragen. Aber was danach kommt und unserem Leben wie unserem Tod den sinnvollen Bezugspunkt, die Pointe, gibt, ist unseren denkerischen Mitteln entzogen. Gerade hier aber ist jene Entscheidung zum tiefen Seinsvertrauen verankert, die der christliche Glaube der Offenbarung des biblischen Gottes verdankt. So beschreibt der Christ die letzten Dinge seines Glaubens, vor allem mit dem Bildmaterial der Bibel. Aber es darf darum auch keinen Augenblick übersehen werden, dass diese Bilder doch eben auch nur Bilder sein wollen. Das heißt, Hinweise auf das, was mehr ist, als Bilder andeuten können. Es geht nicht darum, an die Bilder zu glauben, sondern darum, sich an dem zu orientieren, was sie meinen. Es hängt mit der naiven Verwechslung von Bild und Sache zusammen, dass es bei Glaubenden und Nichtglaubenden so viele groteske und komische Missverständnisse von Himmel und Hölle gibt. Das Repräsentantenhaus des Staates Connecticut hielt am 19. Mai 1780 eine Sitzung ab. Während der Debatte setzte eine Sonnenfinsternis ein. Der Himmel verfärbte sich von blau zu grau und wurde dunkler und immer dunkler. Viele wähnten, der jüngste Tag sei gekommen. Geängstigt sprachen die Abgeordneten ein Stoßgebet und wollten das Haus verlassen. Da erhob sich Davenport aus Stamford, ein alter, strenger Puritaner, und sprach: Entweder bricht jetzt Gottes Gericht über uns herein oder nicht. Wenn es nicht kommt, besteht kein Grund, die Sitzung aufzuheben. Kommt es aber, dann möchte ich in Ausübung meiner Pflicht angetroffen werden. Er stellte den Antrag, Kerzen zu bringen und die Beratung fortzusetzen. Und so geschah es. Mr. Miller aus USA war in den Himmel gekommen und inmitten einer Schar seliger Geister sitzend, rühmte er seine amerikanische Heimat. Besonders pries er die Großartigkeit des Niagara-Falles. Alle hörten gespannt zu, bis auf einen alten Mann, der ein nachsichtiges Lächeln zeigte. »Sie machen wirklich ein Gesicht«, wandte sich Mr. Miller an den Alten, »als ob Ihnen der Niagara-Fall mit seinen Millionen Kubikmetern Wasser absolut nicht imponierte. Wer sind Sie denn überhaupt?« »Sie haben recht, Mr. Miller. Ich bin nämlich Noah.« Johann Albrecht Bengel, der große schwäbische Prälat, dessen Erinnerungen und dessen Schriften heute noch im pietistischen Volke lebendig sind, genoss zu seinen Lebzeiten ein hohes Ansehen. Wegen seines tiefen Einblicks in die göttliche Welt, wie sie besonders in seiner Erklärung der Offenbarung Johannes zum Ausdruck kam, hielt man ihn für einen Propheten. Er wurde darum viel aufgesucht und um Rat gefragt von Zweiflern und Bedrückten, auch von Neugierigen. Einmal in einer Gesellschaft befragte ihn eine sehr vornehme Dame über die Rätsel des Lebens und des Todes, ob es eine Ewigkeit gäbe, wo der Himmel sei und wie es dort wohl aussähe. Bengel gab ihr mit Worten der Schrift Antwort, so gut er konnte. Zuletzt fragte sie ihn, ob es denn wohl im Himmel sowie in der Kirche auch besondere Plätze gäbe für die vornehmen Leute. »Oh ja«, sagte der Prälat, »gewiss gibt es dort für die vornehmen Leute besondere Plätze. Aber soviel ich davon weiß, sind diese Plätze staubig, sehr staubig.« Karl Barth wurde von einer etwas anstrengenden Dame nach dem ewigen Leben befragt. »Herr Professor, sagen Sie bitte, ist es auch ganz gewiss, dass wir im Himmel all unsere Lieben wiedersehen werden?« Barth sah die Dame scharf an und sagte dann langsam und mit Nachdruck: »Ja, aber die anderen auch.« Derjenige, der sein Wissen vom Glauben umfasst weiß und davon überzeugt ist, dass er selbst mit seinen eigenen letzten Dingen und den letzten Dingen der Welt in Gottes Hand und Willen gehalten ist, der braucht zum Beispiel den Gedanken an den Tod nicht zu verdrängen, sondern kann ihn in ein bejahtes Leben hineinnehmen. Daher ist sein Leben auch keinen Augenblick langweilig. Er kann lachen und er lacht zuletzt am besten. Sein Humor lebt vom Ernst der letzten Stunde und so wirkt der letzte Ernst der Dinge auf ihn gerade nicht deprimierend, sondern befreiend. Ein alter Mann kommt ans Himmelstor und klopft an. Leider war er Zeit seines Lebens ein Geizhals gewesen. Als ihn nun Petrus nach seinen Wohltaten fragt, zögert er und meint dann: Einmal habe ich 2 Mark verschenkt und einmal 20 Pfennig. Das ist alles? Fragt Petrus bedenklich. Der Geizhals nickt stumm. Warten Sie einen Moment, sagt Petrus und verschwindet. Kurz darauf hört man eine grollende Stimme rufen: Gib ihm die 2,20 Mark zurück und schick ihn zum Teufel. Interessante himmlische Perspektiven deutete Georg Christoph Lichtenberg für die Philosophie an. Wenn uns ein Engel einmal aus seiner Philosophie erzählte, ich glaube, es müssten wohl manche Sätze so klingen wie 2 mal 2 ist 13. Ganz anders als mit dem Himmel steht es mit der Hölle. Ein Mann beklagt sich, er werde nie mit seiner Arbeit fertig. Seit 20 Jahren finde er Tag für Tag einen Stapel Briefe, unbezahlte Rechnungen und viele längst überfällige, unerledigte Dinge auf seinem Schreibtisch vor. Nicht zu reden von einer nie abreißenden Kette von Terminen. Wenn er aus dem Haus gehe, um auf andere Gedanken zu kommen, dann seien da wieder der ungemähte Rasen und die Hecken, die schon im letzten Frühjahr hätten geschnitten werden sollen. Wenn er doch nur einmal von sich sagen könnte, er sei mit allem fertig, wäre es auch nur für eine einzige Stunde. Dann legte er sich schlafen und träumte, er säße in einem großen Zimmer an einem wunderschönen, blitzblanken, leeren Mahagonischreibtisch. Durchs Fenster fiel sein Blick auf einen gepflegten, von schön gestutzten Hecken umgebenen Rasen. Alles war so, wie es sein sollte. Er fühlte sich wie von einer schweren Last befreit und war restlos mit sich zufrieden. Oder am Ende doch nicht? Eine bohrende Frage wollte ihn seines Glücks nicht recht froh werden lassen. Sie hieß: Und was soll ich jetzt tun? Da kam ein Lied pfeifend der Briefträger des Wegs. Der Mann rief ihn herbei. Aber der Briefträger hatte keine Post für ihn, er ging bloß spazieren. Ach bitte, fragte der Mann, können Sie mir nicht sagen, wo wir hier eigentlich sind? Das wissen Sie nicht, gab der Briefträger zurück. Das ist die Hölle. Lebenshilfe in Richtung dieser Heiterkeit wollte ich Ihnen heute vermitteln. Nächst der Gnade ist Humor das Beste, was wir haben. Praktisch auf die letzten Dinge gewendet, das Leben hat nur 2 Enden. Und eines davon ist bereits gebraucht. Man sollte sich also besser um das andere Ende kümmern, damit das letzte Lachen besser werde als das erste. Das Leben ist bestenfalls nichts anderes als eine Quarantäne für das Paradies. Abschließend daher noch ein Wort zur Kunst und Aufgabe unseres Lebens vor dem Tode. Ein Wort von Johann Peter Hebel. Jenseits des Grabes, o Freund, sei glücklich. Diesseits sei weise. Wir wiederholten die Sendung »Wer zuletzt lacht«, der Humor der letzten Dinge von Gerd Heinz Mohr. Heute in einer Woche zur gleichen Zeit hören Sie die Sendung »Plötzlich sprach sie altägyptisch«. Ezzelino von Wedel besucht einen Hypnotiseur, der verspricht, Menschen in ein früheres Leben zu versetzen. Kommende Nacht zeitweise aufklarend, bei Tiefstwerten um 0 Grad, dabei örtlich Straßenglätte. Schwacher im Küstengebiet, anfangs noch mäßiger bis frischer Wind aus südwestlichen Richtungen. Die Windvorhersage, Deutsche Bucht, West bis Nordwest 5. Westliche Ostsee, West bis Nordwest 4 bis 5. Soweit die Nachrichten, es ist jetzt 11.05 Uhr.